Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also es gibt schon so Themen, da habe ich Angst. Da weiß ich auch nicht so genau, wie ich es eigentlich anfangen soll. Da fehlen mir die Worte, jetzt ganz ehrlich. Ja? Einer von Ihnen hat mir geschrieben, ich solle doch mal was über die Unendlichkeit erzählen. Als ob ich als endlicher Mensch, als endliches kleines Lebewesen, was über die Unendlichkeit wissen täte. Nicht? Aber wie das so ist, morgens im Bad, da kommen einem natürlich ganz andere Gedanken über die Unendlichkeit. Und zwar genau dann, wenn Sie einen Spiegelschrank haben. Ja? Machen Sie mal die eine Tür auf und die andere Tür auf. Dann spiegelt sich der Spiegel im Spiegel, im Spiegel, im Spiegel, im Spiegel. Und schon haben Sie ein erstes Beispiel für Unendlichkeit im Universum. Aber letztlich wollen Sie das gar nicht wissen, wie es bei mir im Bad aussieht. Sie wollen was über Unendlichkeit wissen als physikalisches Phänomen oder als naturwissenschaftliches Phänomen. Tja, da bin ich dann nur mit Goethe. Wie fasse ich dich, unendliche Natur? Da war ja der Faust, hat das ja ausgebrüllt förmlich und dann angefangen mit dem Teufel zu taktieren. Ich habe heute jede Menge Hilfsmittel dabei. Also hier ein Tuch. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich wollte das Handtuch schmeißen, aber wir brauchen das Tuch noch. Das werden wir noch als Universum benutzen. Und Zitate. Ich habe Zitate gefunden. Hier, das erste ganz seriös. Anaxagoras. Denn weder gibt es beim Kleinen ein kleinstes, sondern stets ein noch kleineres. Aber auch beim Großen gibt es immer ein größeres. Klar. Gut. Dann gibt es einen ganz wunderbaren Satz von einem Physiker, der gesagt hat, das Unendliche ist weit. Vor allem gegen Ende. Also Sie merken schon, das wird eine Sendung werden. Ne? Das Thema der heutigen Sendung ist, was ist Unendlichkeit? Ich traue mich kaum, es hinzuschreiben. Ja. Was ist Unendlichkeit? Und das in der Viertelstunde. Naja, wir werden mal sehen, wie weit wir kommen. Sie haben ja gehört, die Unendlichkeit ist weit, vor allem gegen Ende. Probieren wir es mal. Ein Wanderer geht einen Schritt. Und noch ein Schritt und noch ein Schritt und noch ein Schritt und noch ein Schritt. Also ein Wanderer könnte im Prinzip in Gedanken unendlich lange gehen, weil er hinter jedem Schritt ja noch einen Schritt gehen kann. Ist ja klar. Ne? Zwar abgesehen von den Verlockungen von irgendwelchen Gastwirtschaften am Rand, könnte er einfach immer weiter und weiter und weiter gehen. Natürliche Zahlen, auch so ein Fall. Ne? Eine natürliche Zahl ist dadurch definiert, dass sie einen Nachfolger hat. Das heißt, es gibt gar keine größte natürliche Zahl, denn die hätte ja noch einen Nachfolger. Pi. Die Sache mit dem Kreisdurchmesser und Kreisumfang, ne? Ist auch eine Zahl, aber keine natürliche. Dafür eine irrationale, eine Zahl, hinter deren Komma unendlich viele Zahlen stehen. Also Unendlichkeiten scheint es in der Mathematik überall zu geben. Ne? Überall. Die Mathematiker benutzen ständig Unendlichkeiten, gnadenlos. Und in der Natur gibt es auch Unendlichkeiten. Kann der Naturwissenschaftler was mit dem Begriff Unendlichkeit anfangen? Nicht wirklich. Denn Naturwissenschaften zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie Dinge messen. Ja, da gibt es auf der einen Seite die Theorien und auf der anderen Seite das Experiment im Prinzip, nicht immer, aber das Experiment, das im Prinzip diese Theorien überprüft. Und Überprüfungen durch das Experiment, da handelt es sich immer um einen endlichen Messvorgang. Also ein Voltmeter zum Beispiel kann nicht unendlich hohe Spannungen messen, nicht? Sondern es misst eben den Wert, den die Spannung hat. Oder die Temperatur, die kann auch nicht unendlich groß werden. Im Universum gibt es gar keine Unendlichkeiten von der physikalischen Seite. Es gibt nicht unendlich viel Energie, meint man. Es gibt auch nicht unendlich hohe Geschwindigkeiten, sondern die Lichtgeschwindigkeit ist eine Grenze. Es gibt auch keine unendlich hohen Massen, weil das würde unendlich hohen Energien entsprechen. Es gibt keine unendlich hohen Frequenzen und so weiter und so weiter. Ja. Gucken wir uns doch mal, machen wir es andersrum. Machen wir es so, wie alle ordentlichen Naturwissenschaftler das angefangen haben vor 150, 200 Jahren. Sie fangen an, nach den Grenzen ihrer Erkenntnisfähigkeit zu suchen. Damit meine ich jetzt nicht die Verbindung zwischen Großhirn und Kleinhirn, also die individuelle Erkenntnisfähigkeit, sondern die prinzipielle Erkenntnisfähigkeit. Zerhacken wir Materie. Ja? Nehmen wir einfach mal so ein Stück Erde und fangen an, es zu zerlegen. Also wir folgen der Aufgabe der Atomphysik, ne? Da, beim Atom, das Atomos, das war ja von Demokrit damals festgestellt worden, das soll das letzte unteilbare Teilchen sein. Die Atome sind die unteilbaren, nicht? Hatte man lange Zeit gedacht. Das heißt, man fing an, die Materie zu zerlegen, ne, in Atome, und dann stellte man fest, die Atome sind gar nicht unteilbar, da gibt es noch andere, innerhalb der Atome, die man sehr gut erkennen kann. Elektronen zum Beispiel, nicht? Oder Atomkerne. Wenn man bei den Atomen bleibt, das kann man im normalen Leben feststellen, so ein Ölfilm, ja, kann im dünnsten Fall nur so dick sein wie eine Atomschicht. Das ist ein Hundertstmillionstel Zentimeter. Also 100 Millionen Atome geben einen Zentimeter. Aber da ist man noch nicht bei der Unendlichkeit. Man ist da noch nicht angekommen, in der Materie irgendwo bei Unendlichkeiten anzukommen. Ne? Atomkerne kann man zerhacken. Die sind viel kleiner. Hunderttausendmal kleiner als ein Atom. Ja? Trotzdem findet man noch Teile in den Atomkernen. Ja? Da gibt es die Protonen und die Neutronen. Und die scheinen aufgebaut zu sein aus Quarks. Die sind noch kleiner. Und da ist man auch noch nicht angekommen bei Null. Angekommen bei Null ist man bei einem Teilchen, das ist irgendwie komisch. Also das ist ein Teilchen, was auch uns ständig um uns herum ist, möchte man fast sagen. Nämlich beim Elektron. Das Elektron ist ja das Teilchen, was zum Beispiel für den elektrischen Stromtransport verantwortlich ist, in den Metallbändern und so weiter. Das Elektron ist so ein Teilchen, da muss man sagen, oh, oh, oh, oh, da kommt man der Unendlichkeit schon sehr nahe. Aber man kommt auch gleichzeitig der Erkenntnisgrenze sehr nahe. Denn ein Elektron ist jetzt für einen Physiker quasi nur ein Punkt. Ja? Mathematiker würde sofort sagen, ein Punkt ist unendlich klein, nicht? Klar. Für den Physiker ist ein Elektron in erster Näherung auch ein Punkt. Aber der Physiker weiß, und Sie wissen es jetzt auch gleich, dass man einen Punkt in der Physik gar nicht beobachten kann. Das geht gar nicht, denn der Messprozess, der verursacht ja einiges. Zum Beispiel, dass man das Elektron nicht beliebig genau beobachten kann. Weder seinen Ort noch seine Geschwindigkeit. Es gibt immer eine Unschärfe. Jetzt geht es aber noch weiter. Die Unendlichkeit in der Physik, die scheint es nämlich irgendwie doch zu geben. Und das zeigt das Elektron besonders. Es scheint nämlich so eine Art von Urgrund zu geben. So einen hinterhältigen Urgrund. Die Physiker nennen das Vakuum. Und wenn man nun ein Teilchen hat, wie zum Beispiel ein Elektron, und versucht, dieses Teilchen sehr genau fest zu nageln, also fest zu messen, ganz genau zu messen. Man bombardiert es mit Licht und mit Licht, man energetisiert es sozusagen. Dann kann man merken, dass man gar nicht das nackte Elektron, also das Elektron an und für sich, um diese schöne deutsche Redewendung zu benutzen, misst, sondern man misst ein physikalisches Elektron. Denn das Elektron induziert, Kraft seiner negativen Ladung, eine sogenannte Vakuumpolarisation. Jetzt wird es wieder mystisch. Ne? Das Vakuum. Ich habe es im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Ich muss ihn immer wieder bringen, weil der Gag ist so schön. Das Vakuum ist offenbar ein See aus Energie. Und Energie entspricht Masse. Man kann zum Beispiel aus Energie zwei Teilchen machen. Ein Teilchen und sein Antiteilchen. Und die beiden werden für eine ganz kurze Zeit auf ganz kurzen Längenskalen existieren können. Und dann sind sie wieder verschwunden. Wenn also ein Elektron im Labor unter sehr, sehr starken Bedingungen eingezwängt wird, dann entstehen um das Elektron herum virtuelle Teilchen, nämlich Elektronen- und Positronenpaare. Das Elektron ist aber negativ geladen. Das heißt, es zieht die Positronenpaare dieser sogenannten virtuellen Teilchen zu sich, polarisiert auf diese Art und Weise das Vakuum. Also, wenn ich ein Elektron beobachten will, dann beobachte ich nicht das nackte Elektron, sondern ich beobachte das physikalische Elektron, das in der Wechselwirkung mit dem Vakuum seine Umgebung sozusagen verändert. Wenn ich jetzt, theoretisch kann ich das ja machen, wenn ich theoretisch ein nacktes Elektron betrachten würde, dann hätte ich ein Problem. Und das Problem besteht darin, dass in einem Punkt eine Ladung konzentriert wäre und ich damit unendlich viel Energie in einem Punkt hätte. Was ja offenbar nicht der Fall ist, denn wenn ein Elektron sich so bewegt, mit Photonen zum Beispiel, also Lichtquantenwechsel wirkt und so weiter, da entstehen keine Unendlichkeiten. Das hat offenbar damit zu tun, dass das physikalische Elektron da überhaupt kein Problem hat mit Unendlichkeiten, denn um es herum ist die Welt ja endlich. Der erste, der sich damit auseinandergesetzt hat, war ein Amerikaner mit Namen Richard Feynman. Das war der erste, der sich der Gedanken gemacht hat, wie komme ich um diese Unendlichkeit herum, wenn ich das Elektron als nacktes Elektron bezeichne. Er hat eine sogenannte Renormierungstheorie eingeführt und er hat dabei etwas getan, was seinen Kollegen Robert Oppenheimer zu dem Satz geführt hat, die Tatsache, dass eine Größe unendlich ist, ja, bedeutet nicht notwendigerweise, dass sie null ist. Feynman hat gesagt, die Experimente sagen uns, es gibt die Unendlichkeit nicht, also kann ich praktisch an einem bestimmten Punkt der Beschreibung meiner Wirklichkeit abschneiden. Ne? Diese Unendlichkeiten beim Elektron, die kann ich vergessen, die gibt es sowieso nicht. Ja, also so viel zum Thema Unendlichkeit beim Blick in die Materie. Tun wir genau das Umgekehrte, geh mal raus. Jetzt wird es ganz schwer. Die Sache mit dem Vakuum, nicht? Die Sache mit dem Vakuum, wie soll ich sagen, die scheint ja eine immer größere Rolle in der Astrophysik zu spielen. Denn wir wissen ja inzwischen längst, gerade in den letzten Jahren ist es ja so rausgekommen, das Universum ist brettflach. Ja, flach. Das Universum expandiert, sogar beschleunigt bei großen Entfernungen. Also was ist da los? Wie können wir uns ein flaches Universum vorstellen, wenn das nämlich mit dem Urknall begonnen hat? Dann muss es ja ein endlicher Körper sein. Aber er muss flach sein. Ja? Wie kann das gehen? Und jetzt komme ich zu meinem Handtuch. Ja? Also, wie sieht so ein flaches Universum aus? Schauen Sie sich das mal an. Das ist in jeder Hinsicht sehr flach. Ja? Vor dem Universum, hinterm Universum. Jetzt wollen wir das mal zusammenrollen, dieses Universum, und zu einem Ring verarbeiten. Ein solcher zweidimensionaler Torus ist ein endlicher Körper mit einer Krümmung, die ist null, auch wenn sie hier so aussieht. Und tatsächlich würde ein solcher vierdimensionaler Torus, den wir uns nicht vorstellen können, die Eigenschaften des Universums in großen Teilen widerspiegeln. Noch perverser wird es allerdings, wenn man an eine zweite Möglichkeit denkt, die sich auch ergibt, wenn man so ein solches flaches Universum in sich zusammenrollt. Es könnte nämlich sein, dass das endliche Universum, dieses flache Universum, so ineinander gerollt ist, dass es sich widerspiegelt. Also, kann es sein, dass das Universum so gefaltet ist, dass Teile des Universums wieder sich widerspiegeln? Wir sind wieder bei dem Spiegel, Spiegel, Spiegel, Spiegel, Unendlichkeit. Was heutzutage gemacht wird, ist, wir versuchen an verschiedenen Teilen im Universum zu messen, ob es Bilder gibt, die sich wiederholen. Gibt es Temperaturfluktuationen in der Hintergrundstrahlung, die praktisch identisch sind mit den Temperaturfluktuationen an einer anderen Stelle? Könnte es sein, dass das Universum als Ganzes eine ineinander gerollte vierdimensionale Zylinder ist? Sie sehen schon, also der Begriff der Unendlichkeit führt in sehr, sehr merkwürdige Bereiche, selbst in der Physik. Und das hat damit zu tun, dass wir Beobachtungsergebnisse haben, also Messergebnisse. Ich habe es vorhin gesagt, diese Messergebnisse erlauben eigentlich keine Unendlichkeit, weil sie immer endliche Werte messen. Aber eine flache, eine ganz flache Welt, die völlig flach ist, hat die Krümmung Null. Die Null hängt mit der Unendlichkeit sehr, sehr gut zusammen. Wenn Sie eine Zahl durch Null teilen, kriegen Sie unendlich raus. Wir landen wieder in der Mathematik und wir, das ist klar, weil die Sprache, mit der wir Natur beschreiben, natürlich die mathematische ist. Also endlich muss man sagen, Unendlichkeit ist ein saumäßig schwer zu erklärender Begriff. Wir kommen in der Physik der Unendlichkeit offenbar im Mikrokosmos durchaus nah. Wir merken, dass da draußen im Makrokosmos eine Unendlichkeit ebenfalls wirksam ist. Denn das Vakuum, was hier uns das Elektron so verschmiert, scheint draußen am Rand des Universums auch eine Rolle zu spielen. Durch seine Energiedichte scheint es das Universum zur Expansion gebracht zu haben. Was ist dieses Vakuum? Ist das Vakuum unendlich? Das wissen wir nicht. Davon haben wir keinen Schimmer. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Unendlichkeiten immer und immer wieder auftauchen, selbst in einer endlichen Welt. Ja. Mit diesem Paradoxa müssen wir einfach leben, dass wir nicht immer ganz genau sozusagen die Grenzen von unserer Welt erkennen können, ohne dass wir am Ende nicht doch wissen, wie die Welt in großen Teilen funktioniert. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Badezimmerspiegel. Denken Sie dran, wenn Sie morgens vor dem Spiegel stehen, diejenigen, die über sich selbst lachen können, werden am ehesten ernst genommen.